Als er zu leuchten begann, musste es finster sein. Zuerst kam er langsam über die Wiese, manchmal im Kreis, manchmal gefiel ihm die enge Spirale. Gräser tuschelten leise, keines verbat sich die Störung, alle besprachen die flackernde Reise. Mitten durchs Baumherz trug er gute Laternen und flog dann über die schlafenden Augen und kalten Kanäle der Großstadt, singend über den Kehricht der Kriege, über die Erde. Über die Erde mit guter Verheißung zwischen den Fühlern.